Hallo, hier ist wieder euer Kiffhase. Meine neueste Lebensweisheit heißt, wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist. Danke, Dankeschön, das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Kiffhase.